Yeah. Aha. Es ist der Edgar mit den schweren Händen, komm mir in die Quere. Eine Geste reicht, um deine Eingeweide freizulegen. Na, keiner kann verstehen, was ich rede, aber guck mal, ich bettel dich wie ein Telekinese, wenn ich drauf Lust hab. Ich jag dich in die Luft, tarn mich als Lars Unlimited mit bunten Drähten und TNT-Paketen im Rucksack. Und was zur Hölle willst du dagegen machen? Betrete das Klassenzimmer bis an die Zähne bewaffnet. Schlage den Mathe-Lehrer-Schädel gegen die Tafel. Wenn ich dich nicht am Leben lasse, dann musst du das Leben lassen. Ich bin verrückt, so wie Möbelstücke nach einem Erdbeben, Stufe 8 und verschütteten Menschenmassen. Mentales Kriegsgebiet unter meiner Schädeldecke. Edgar nimmt Ritalin gegen seine Gedankengänge. Back in der Psychiatrie, starre grinsend auf weiße Wände. Die Polizei entfernte das Messer aus meinen Händen. Und ich bin, geh mal besser aus dem Weg, wenn ich komm, Mann, ich bin. Geh mal besser aus dem Weg, wenn ich komm, Mann, ich bin. Geh mal besser aus dem Weg, wenn ich komm, denn ich bin. Yeah, denn ich bin, yeah. Und ich bin, geh mal besser aus dem Weg, wenn ich komm, Mann, ich bin. Geh mal besser aus dem Weg, wenn ich komm, Mann, ich bin. Geh mal besser aus dem Weg, wenn ich komm, denn ich bin. Yeah, denn ich bin, yeah. Mein Verstand will wieder heim, doch hat die Adresse vergessen. Klamotten voller Flecken von Alkohol und Essen. Jackentaschen vollgepackt mit Schnaps und Zigaretten. So lauf ich durch die Stadt. Menschenmassen, die erschrecken aus dem Weg. Mann, ich bin so etwas von unerreichbar. Stell die Dinge auf den Kopf, Honecker als Bundeskanzler. Ich ziehe vollkommen an euch vorbei, lass deine Scheiße alt aussehen. Toilette im Mittelalter. Ich lasse Lady Gaga Fans in einer Metzgerei zu ein paar leckeren Steaks verarbeiten. Besser du isst auf oder ich zwinge dich, such's dir aus. Verkaufe Thilo Sarrazin Kleidungsstücke aus Judenhaus. Sag ich ihm zumindest, die Scheiße ist von H&M reingefallen. Thilo, vielen Dank für die Bezahlungen. Ich hab Style und das Geld. Denn NPD-Politiker haben wieder Kleidung bestellt, yep. Und ich bin, geh mal besser aus dem Weg, wenn ich komm, Mann, ich bin. Geh mal besser aus dem Weg, wenn ich komm, Mann, ich bin. Geh mal besser aus dem Weg, wenn ich komm, denn ich bin. Yeah, denn ich bin, yeah. Und ich bin, geh mal besser aus dem Weg, wenn ich komm, Mann, ich bin. Geh mal besser aus dem Weg, wenn ich komm, Mann, ich bin. Geh mal besser aus dem Weg, wenn ich komm, denn ich bin. Yeah.